In einem winzigen Probenraum im Nordwesten von Detroit wurde diese Nummer aufgenommen, im Oktober 1989. Drei Herren machten für den herrlichen Lärm die Instrumente krumm, zwei Gitarristen, Mick Collins und Dan Crower, und ein Drummer, Peg O'Neill. Ein Bass war offensichtlich überflüssig. Das Trio existierte 6 Jahre lang, von 1986 bis 1992. Drei LPs nahmen die Musiker in dieser Zeit auf und ein paar Singles. Mir allesamt leider völlig unbekannt. Nur diese eine Nummer kenne ich von der Band. Sie heißt The Gories. Die krachende Proberaumaufnahme ist auf einer spannenden CD mit diversen raren Stücken aus Detroit und Umgebung zu finden. Der Ex-Stooges-Gitarrist Ron Ashton und eine Band von ihm ist mit dabei, inklusive dem ehemaligen MC5-Bassisten Mike Davis. Eine seltene Aufnahme der Band Detroit mit Mitch Ryder. The Rockets, eine Band von zwei Begleitmusikern Ryders aus den 60er Jahren, ist da zu hören, nämlich von Johnny B. Bedenjak und Jim McCarty. Question Mark and the Mysterians sind mit einem Song aus den 90er Jahren vertreten und unter anderem eben die Gories. Oft genug ist behauptet worden, aus Detroit komme vor allem harter und extremer Sound. Die Lebensbedingungen seien dort eben entsprechend. Bands wie MC5 oder die Stooges, ehemals die Psychedelic Stooges, und etliche andere legten Ende der 60er Jahre tatsächlich ziemlich und unerhört los. Techno- und House-Pioniere wie Truan Atkins und Derrick May wirkten Jahrzehnte später auch in Detroit, und vor ein paar Wochen war der weiße Rapper Eminem für den englischen New Musical Express Anlass für einen Kurzartikel über die Musik und Geschichte Detroits. Aber nicht alles, was aus Detroit kommt, klingt aggressiv, und auch längst nicht alle Musiker, die mit Detroit assoziiert werden, wurden tatsächlich in Detroit geboren. Sie kommen aus Vorstädten oder anderen Städten des Staates Michigan. Aber häufig kamen ihre Platten eben bei Labels in Detroit raus. Hier ist ein 25-jähriger Musiker aus Grand Rapids in Michigan, ein ehemaliger GI, der angeblich auch mal in Deutschland stationiert war, bevor er dann mit 22 Jahren zuerst im Hitruhm kam. 1964 coverte er einen 6 Jahre alten Hit von Bobby Freeman. Kurze Zeit später machten es ihm die kalifornischen Beach Boys nach, aber die hatten nicht diesen genialen Orgelsound. Del Shannon, 1964, Do You Wanna Dance?